Abschnitt 18 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 18. Die Ermordung der 8-jährigen Lucie Berlin. Teil 4. Das Leben und Treiben der Zuhälter und Dirnen in Berlin. Kriminalkommissar Wehn berichtete hierauf über die verschiedenen von ihm vorgenommenen Haussuchungen und äußerte alsdann: Die Zuhälter üben im Allgemeinen auf die Dirnen einen geradezu dämonischen Einfluss aus. Es kommt fast täglich vor, dass eine Dirne auf die Polizei kommt und sich beklagt, ihr Zuhälter habe sie braun und blau geschlagen. Die Mädchen sehen gewöhnlich so zerschlagen aus, dass man Mitleid mit ihnen hat. Am folgenden Tage kommen die Dirnen wieder und sagen, sie nehmen die Anzeige zurück. Alles, was sie gesagt haben, ist Lüge. Ihr Zuhälter ist ein hochanständiger Mensch. Allgemeine Heiterkeit. Der Kellner Klein sagte einmal zu der Liebetrud im Café: Es ist eine Dummheit von dir, dass du etwas von dem Korbe gesagt hast. Hättest du das nicht gesagt, dann hätten sie Berger gar nichts tun können. Staatsanwalt: Herr Kommissar, ist es nicht eine bekannte Tatsache, dass auch die Zuhälter fest zusammenhalten, ja, dass sie geradezu in Bezirken organisiert sind und sich gegenseitig herauszuhauen suchen? Zeuge: Das ist richtig. Dafür spricht ja am besten der Umstand, dass, wie Klein erzählt hat, die Zuhälter gesammelt haben, um Berger einen Verteidiger zu stellen. Erst als sie die Tatsache von dem Korbe hörten, stellten sie die Sammlung ein. Staatsanwalt: Es ist also der Polizei bekannt, dass unter den Zuhältern eine förmliche Organisation existiert, um sich gegenseitig herauszuhauen? Zeuge: Jawohl. Der Zeuge bekundete im weiteren Verlauf: Der Einfluss der Zuhälter auf die Dirnen sei so groß, dass selbst der Hinweis, sie müssten ihre Aussage vor Gericht beschwören, sie nicht vor einer falschen Aussage abhält. Ich sagte einmal zu der Liebetrud: Ich glaube, Berger wird doch noch gestehen. Da versetzte die Liebetrud: Da kennen Sie den Menschen nicht. Berger hat einen so verstockten Charakter, der gesteht nie und nimmer. Berger wird immer als harmloser Mensch geschildert. Mir fiel es auf, dass Berger nicht einmal ein Taschenmesser besaß. Als ich Klein darauf aufmerksam machte, sagte dieser: Berger hat ein Taschenmesser, er steckt es nur niemals zu sich, weil er sich kennt. So wie der Kerl besoffen ist, macht er davon gefährlichen Gebrauch. Kriminalkommissar Wehn sagte noch: Die Ermahnungen des Lehrers und der Mutter haben zweifellos auf das Kind ihren Einfluss nicht verfehlt. Daher erklärt er sich auch, dass, als der Mörder es sittlich angriff, es sich heftig gesträubt und geschrien hat. Kriminalschutzmann Siegel: Es sei ihm aufgefallen, dass, als er am Abend des 11. Juni in der Liebetrudschen Wohnung gewesen, der Fußboden sauber aufgewaschen war. Frau Gottschall machte eine ähnliche Bekundung. Fräulein Seiler: Die Liebetrud habe ihr erzählt, sie habe ihr, als sie in das Gefängnis nach der Barnimstraße ging, die Schlüssel ihrer Wohnung geben wollen. Da habe Berger gesagt: Was? Der Seiler, willst du die Schlüssel geben? Traust du mir die Schlüssel nicht an? Daraufhin habe die Liebetrud dem Berger die Schlüssel gegeben. Am Donnerstag, den 9. Juni, nachmittags, habe sie an die Liebetrudsche Wohnung geklopft, um zu sehen, ob der Hund heruntergelassen worden sei. Es sei ihr aber nicht geöffnet worden. Frau Schreiber: Sie wohne über der Liebetrudschen Wohnung. Am Abend des 9. Juni gegen 8 Uhr habe sie an der Liebetrudschen Wohnung geklopft. Sie wollte der Liebetrud etwas sagen, es sei ihr aber nicht geöffnet worden. Vorsitzender: Berger behauptet, er sei bis 10 Uhr abends zu Hause gewesen. Sie wissen aber genau, dass Sie vor 10 Uhr geklopft haben. Zeugin: Ich glaube, es war nicht später als 8 Uhr. Ein weiterer Zeuge war Handelsmann Streichhahn. Der Vorsitzende forderte den Zeugen auf, seine Vorstrafen anzugeben. Zeuge: Dann bitte ich, zunächst die Öffentlichkeit auszuschließen. Allgemeine Heiterkeit. Vorsitzender: Das ist gesetzlich nicht zulässig. Ich bin leider genötigt, Sie aufzufordern, Ihre Vorstrafen anzugeben. Zeuge: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Vorsitzender: War es 6 oder 8 Mal? Zeuge: Es können auch 7 Mal gewesen sein, so genau weiß ich es nicht. Heiterkeit. Staatsanwalt: Ich bemerke, dass sich der Zeuge geradezu zur Zeugenschaft gedrängt hat. Zeuge: Das ist nicht richtig. Ich habe an den Herrn Verteidiger bloß einen Brief geschrieben. Hätte ich gewusst, dass ich deshalb als Zeuge geladen werde, dann würde ich mich gehütet haben, den Brief zu schreiben. Der Vorsitzende hielt dem Zeugen aus den Personalakten vor, dass er wegen gemeinschaftlichen Hausfriedensbruchs, vorsätzlicher Körperverletzung mittels gefährlichen Werkzeugs, Bedrohung, Kuppelei, schweren Diebstahls, gewerbsmäßigen Glücksspiels und so weiter bestraft worden sei. Der Zeuge bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, Berger habe sich einmal mit Hasen Hermann in Gegenwart der Liebetrut geprügelt. Da habe Berger gesagt, es fällt mir nicht ein, die Liebetrut zu heiraten, dann hätte sie mich ja ganz. Frau Krakow: Sie wohne dem Hause Ackerstraße 130 gegenüber. Sie habe oftmals wahrgenommen, dass in dem Hause Ackerstraße 130 des Nachts viele Leute aus- und eingingen. Staatsanwalt: Sie haben früher gesagt, Sie hätten in der Nacht vom 10. zum 11. Juni einen Menschen mit einem Korbe aus dem Hause Ackerstraße 130 herauskommen sehen. Das halten Sie heute nicht mehr aufrecht? Zeugin: Nein. Es wurde darauf nochmals Johanna Liebetrut als Zeugin hervorgerufen. Sie bestätigte vollinhaltlich die Angaben des Kriminalkommissars Wehn. Sie habe zu dem Kommissar gesagt, selbst wenn Berger es gewesen ist, wird er es nie und nimmer gestehen, dazu ist er ein zu verstockter Charakter. Verteidiger: Sie haben bisher gesagt, Sie trauen Berger einen Mord nicht zu. Zeugin: Das ist richtig. Aber als ich den Korb mit dem Blut sah, da wurde ich eben anderer Meinung. Verteidiger: Sie haben hier unter Ihrem Eide gesagt, Sie trauen Berger einen Mord nicht zu. Zeugin: Jawohl. Man kommt doch aber schließlich auf andere Gedanken. Vorsitzender: Sie waren der Meinung, Berger habe den Korb einem Mädchen geschenkt? Zeugin: Jawohl. Zunächst glaubte ich das. Später wurde ich stutzig. Vorsitzender: Weshalb wurden Sie stutzig? Zeugin: Ich wurde stutzig, als mir der Korb mit dem Blut gezeigt wurde. Der Angeklagte bemerkte, wenn die Liebetrut fortging, habe sie am Bett und so weiter Zeichen gemacht, um bei ihrer Rückkehr zu sehen, ob Veränderungen vorgekommen seien. Wenn nun die Liebetrut zurückkam und ihrer Meinung nach etwas nicht so war, wie sie glaubte, dass es bei ihrem Verlassen gewesen ist, dann machte sie mit mir Skandal und sagte mir auf den Kopf zu, du hast ein Mädchen hier gehabt. Vorsitzender: Fräulein Liebetrut, ist das wahr? Zeugin: Jawohl, das war meine große Eifersucht. Die Zeugin erzählte ferner auf Befragen, dass der als Zeuge vernommene Instrumentenmacher Bollert vor vielen Jahren dem Berger ihretwegen einmal ein paar derbe Ohrfeigen gegeben habe. Zeuge Bollert: Herr Präsident, das ist doch nichts Auffälliges. Ich war in früheren Jahren im Norden Berlins meine Körperkräfte wegen eine ganz bekannte Persönlichkeit. Heiterkeit im Zuhörerraum. Die Liebetrut bemerkte weiter auf Befragen des Vorsitzenden, sie sei Abonnentin der Berliner Morgenpost. Kriminalkommissar Wanowski: Bekanntlich wurden denen die Leichenteile in der Berliner Morgenpost eingewickelt gefunden. Ich habe nun zunächst festgestellt, dass die Berliner Morgenpost in der Liebetrutschen Wohnung gehalten wurde. Ferner habe ich im Büro der Morgenpost festgestellt, dass diejenigen Nummern bzw. Teile der Morgenpost, in denen die Leichenteile eingewickelt waren, in der Liebetrutschen Wohnung sich nicht vorfanden. während die übrigen Nummern fast sämtlich vorhanden waren. Noch ehe der Korb aufgefunden wurde, suchte ich den Berger an der Hand des Strafgesetzbuches klarzumachen, dass kein Mord, sondern nur ein Sittlichkeitsverbrechen in Verbindung mit einer vorsätzlichen Körperverletzung mit tödlichem Ausgange vorliege. Berger hörte sehr aufmerksam zu und weinte. Ich hatte dabei das Gefühl, dass Berger ein Geständnis ablegen wollte. Vorsitzender: Nun, Berger, ist das richtig? Angeklagter: Jawohl, es ist richtig. Aber ein Geständnis wollte und konnte ich nicht ablegen, weil ich eben den Mord nicht begangen habe. Vorsitzender: Weshalb weinten Sie? Angeklagter: Herr Präsident, wenn man als vollständig unschuldiger Mensch des Mordes beschuldigt wird, da ist es doch kein Wunder, wenn man schließlich weint. Ein Blick in die Berliner Zuhälterwelt. Darauf wird nochmals der Untersuchungsrichter Landrichter Maßmann vernommen. Berger hat mit Entschiedenheit bestritten, dass er Zuhälter war. Er gab aber schließlich zu, dass er sich 17 Jahre lang von der Liebetrud habe ernähren lassen. Aus seinen Äußerungen entnahm ich, dass er während der 17 Jahre niemals gearbeitet hat. Im Falle der Not hat er mit Taschentüchern gehandelt. Auf meine Frage, wie es gekommen sei, dass er bisweilen größere Summen besessen habe, sagte Berger: Die Zuhälter haben all eine Passion, das ist das Spiel. Die Zuhälter frönen fast ausnahmslos dem gewerbsmäßigen Glücksspiel. Dadurch kommt es, dass Zuhälter bisweilen größere Summen besitzen, die sie von ihren Dirnen nicht erhalten können. Durch das Spiel kommen die Zuhälter vielfach mit Verbrechern in Berührung. Als ich dies protokollieren wollte, bat mich Berger, anstatt Verbrecher zu schreiben, bestrafte Personen. Auf meine Frage, was ein Zuhälter macht, wenn er von der Dirne hinausgeschmissen wird, antwortete Berger: Das kommt äußerst selten vor. In diesem Falle findet aber ein Zuhälter, wenn er einigermaßen manierlich aussieht, sofort eine andere Dirne. Berger sagte mir ferner: Die Dirnen in Berlin haben fast sämtlich das Bestreben, einen Mann zu haben, den sie mit Haut und Haaren besitzen wollen. Diejenigen Zuhälter, die neben ihrer Zuhälterei arbeiten wollen, werden von den Dirnen verlacht und verhöhnt. Solche Kerls können die Dirnen nicht gebrauchen. Deshalb reden die Dirnen diesen Zuhältern so lange zu, bis sie das Arbeiten einstellen. Die Dirnen wollen eben den Mann vollständig besitzen und ihn auch vollständig unterhalten. Als ich dem Berger den Korb zeigte, sagte er: Solchen Korb hat allerdings die Liebetrud gehabt. Da aber in dem Korb Blutspuren sind, so kann es nicht der Korb der Liebetrud sein. Ich sagte zu Berger: Nehmen Sie an, es wäre doch der Korb der Liebetrud, und anstatt Ihrer stände ein anderer Mann unter dem Verdacht des Mordes. Würden Sie alsdann nicht sagen, das ist der Mörder? Darüber kann ich nichts sagen, versetzte Berger. Es kann der Korb der Liebetrud nicht sein, denn ich habe den Mord nicht begangen. Der Angeklagte gab diese Bekundung im Wesentlichen als richtig zu. In der vorletzten Sitzung wurde der Obermeister der Berliner Korbmacherinnung Schäffer als Sachverständiger vernommen. Dieser begutachtete: Ein alter, schon etwas wackeliger Korb wird im Wasser etwas fester. Der eingedrückte Deckel wird jedoch, dadurch, dass er ins Wasser gelegt wird, nicht wieder gerade. Man sieht auch heute noch eine gewisse Einsenkung des Deckels an dem aufgefundenen Korbe. Die geringste Veränderung, die man an einem Korbe vornimmt, kann dahin führen, dass der Laie sein Eigentum nicht mehr wiedererkennen kann. Es kommt nicht selten vor, dass eine Dame, die einen Korb zur Reparatur gebracht hat, sagt: Das ist ja mein Korb. Dabei weist die Dame auf einen ganz neuen Korb. Solche Körbe, die zu den Massenartikeln gehören, werden nicht in Berlin, sondern außerhalb, zumeist in Fürstenberg, Provinz Brandenburg, angefertigt. Der Verteidiger wies darauf einen ganz ähnlichen Korb vor, den er bei Wertheim in der Rosenthaler Straße gekauft habe. Er berufe sich unter Umständen auf das Zeugnis des Herrn Wertheim, der bekunden werde, dass in seinem Geschäft jährlich etwa 4000 solcher Körbe verkauft werden. Es wurden alsdann die chemischen Sachverständigen vernommen. Auf dem Zeugentisch waren die Kleider des ermordeten Kindes, darunter der rotwollene Unterrock, aufgestapelt. Der Sachverständige, erster Assistenzarzt am Institut für Staatsarzneikunde an der Berliner Universität, Dr. Schulz, zeigte den Geschworenen, dass er im Innern des Korbes Blutkörperchen und rote Wollfaserchen gefunden habe. Hierauf zeigte der Sachverständige den Geschworenen unter einem Mikroskop in 80-facher Vergrößerung die in dem Korbe vorgefundenen Wollfasern und die aus dem roten Unterrock des ermordeten Kindes entnommenen Fasern. Auch den Mitgliedern des Gerichtshofes, dem Staatsanwalt, Verteidiger und endlich auch dem Angeklagten wurde das Mikroskop gezeigt. Der Sachverständige Dr. Schulz bemerkte auf Befragen, er könne nur sagen, es spricht nichts gegen die Annahme, dass die im Korbe vorgefundenen Wollhärchen mit denen des Unterrocks identisch seien. Chemiker Dr. Samuel Engel. Er habe doch bezüglich der Identität der Wollhärchen einiges Bedenken. Es sei nicht ganz sicher, ob die Fasern Wolle seien, da die Schuppen, das Hauptmerkmal von Wolle, fehlen. Man könne aber mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen, dass es Wolle sei. Dass der Farbstoff den in dem Korbe vorgefundenen Fasern mit dem aus dem Unterrock entnommenen Fasern übereinstimmen, erscheine ihm zweifelhaft. Sein Ergebnis fasse er dahin zusammen, er halte es nur 40% für wahrscheinlich, 60% aber für unwahrscheinlich, dass die Fasern identisch seien. Er neige aber mehr zu der Ansicht, dass die Fasern nicht identisch seien. Es entspann sich hierauf eine längere Auseinandersetzung zwischen den Sachverständigen Dr. Engel, Dr. Schulz sowie zwischen dem Staatsanwalt und Verteidiger. Dr. Engel bemerkte, Blutkörperchen in 80-facher Vergrößerung seien nur schwer zu erkennen. Die Frage des Verteidigers, wie lange der Korb im Wasser gelegen haben mag, vermochten die beiden Sachverständigen Dr. Engel und Dr. Schulz nicht zu beantworten. Gerichtschemiker Dr. Paul Jeserich führte des Längeren aus, nach menschlichem Ermessen bestehen die Fasern aus Wolle, sie können weder aus Seide, Baumwolle oder Leinewand bestehen, andere Stoffe können nicht in Frage kommen. Der Sachverständige zeigte den Geschworenen das Zeitungspapier, in dem die Leichenteile eingewickelt waren, das deutliche rote Flecken habe. Der Verteidiger bemerkte, die Beweisaufnahme habe ergeben, dass nur der Kopf in Zeitungspapier eingewickelt war. Auf Befragen des Staatsanwalts sagte Dr. Jeserich, er sei seit 27 Jahren Gerichtschemiker und habe sich vorwiegend mit forensischen Untersuchungen befasst. Er habe monatlich mindestens 5 Blutuntersuchungen innerhalb der 25 Jahre vorgenommen. Er rechne nicht prozentualitär, er halte es aber für festgestellt, dass die Fäden Wolle seien und Blutfarbstoff enthalten. Er schließe sich im Weiteren dem Gutachten des Dr. Schulz an. Es spreche nichts gegen die Annahme, dass die Fasern im Korbe mit denen, die aus dem Unterrock genommen seien, übereinstimmen. Dr. Engel. Wenn die Erfahrung ins Gewicht gelegt werden soll, so müsse er sagen, dass er seit 1886 Chemiker an der Königlichen Charité sei und seit dieser Zeit als Vortragender, Untersuchender und Dozierender in Blutsachen dort fungiert habe. Er müsse aber an seinem Gutachten festhalten, es könne mit 90% Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Fasern aus Wolle bestehen, die Fasern angesichts des geringen Farbstoffs keine Blutspuren enthalten und dass eine Identität der Fasern, die im Korbe und denen, die aus dem Unterrock gefunden seien, nicht nachgewiesen sei. Gerichtsarzt, Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Strassmann schloss sich durchweg dem Gutachten seines Assistenten Dr. Schulz an. Professor Dr. Wassermann. Er sei ordentlicher Professor an der Universität in Berlin und Direktor des Königlichen Instituts für Infektionskrankheiten. Wenn man aus einem Stoff Blut auswasche oder den Stoff längere Zeit ins Wasser lege, gehe die Blutfarbe wohl aus, es bleiben aber gelbe Flecken zurück. Er sei daher der Meinung, dass in den gelb aussehenden Fasern Blut enthalten sei obwohl keine Blutschollen vorhanden seien. Gerichtschemiker Dr. Jeserich äußerte sich alsdann über die Blutspuren in der Liebetrutschen Wohnung. Das von ihm an den Wänden der Liebetrutschen Wohnung vorgefundene Blut sei Wanzenblut gewesen. Er habe außerdem die Dielen, das Bett, die Wasserleitung, die Vorhänge und so weiter untersucht, aber kein Menschenblut gefunden. Auch den Fingerschmutz des Lenz und des Berger habe er bald nach der Verhaftung untersucht, jedoch kein Blut gefunden. Er habe ferner den gefundenen Korb wegen Blut untersucht. Er habe in dem Korbgeflecht Papier und rotblaue Wollfasern gefunden. Er habe heute zum ersten Male gehört, dass die Herren Mediziner rote Wollfasern im Korbgeflecht gefunden haben. Er habe nun die Webung des Stoffes und den Farbstoff aufs Genaueste untersucht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die in dem Korb vorgefundenen Fasern genau von demselben Webstoff herrühren wie der Unterrock der Lucie Berlin. Ob die Fasern mit voller Bestimmtheit von dem Unterrock herrühren, könne er nicht sagen, da ja ein solcher Unterrock nicht für die Lucie Berlin allein hergestellt worden sei. Auch das Gewebe der Tragbänder des Unterrocks stimme mit dem im Korbe aufgefundenen Partikelchen in Schuss und Wolle genau überein. Er habe auch den großen Korb, der in der Liebetrutschen Wohnung stand, untersucht. Dieser wies keine Blutspuren, dagegen Tintenflecken von sogenannter roter Kaisertinte auf. Er habe die Tinte genau untersucht und gefunden, dass die Tintenflecke am großen Korbe mit denjenigen am kleinen Korbe vollständig identisch seien. Da der kleine Korb in dem großen Korb gestanden habe, so sei es jedem Laien einleuchtend, dass die vergossene Tinte auch auf den kleinen Korb fließen konnte. Verteidiger: Die Liebetrut hat gesagt, dass sie niemals rote Tinte besessen habe. Dr. Jeserich: Dann hat die Liebetrut vielleicht rote Schuhwichse gehabt. Verteidiger: Kann denn rote Schuhwichse dieselben Flecken hervorbringen? Dr. Jeserich: Jawohl. Der Sachverständige Dr. Jeserich hatte auch den Bindfaden untersucht, mit dem die Leichenteile verschnürt waren. Der Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass der Bindfaden, der zur Verschnürung der Leichenteile benutzt war, mit dem in der Wohnung der Liebetrut vorgefundenen identisch sei. Angeklagter: Ich halte es für nötig, dass hierbei die Liebetrut als Zeugin dabei ist. Vorsitzender: Es handelt sich hier um richterliche Feststellungen. Dazu ist die Anwesenheit der Liebetrut nicht erforderlich. Angeklagter: Er habe einmal die Schuhe der Liebetrut mit Tinte schwarz gemacht. Bei dieser Gelegenheit ist Tinte auf den großen Koffer gekommen. Diese Tinte muss sich heute noch in der Liebetrutschen Wohnung vorfinden. Ich beantrage, die Tinte und auch die Bürsten zu untersuchen. Die Liebetrut, die inzwischen an Gerichtsstelle erschienen war, bestätigte, nochmals als Zeugin vernommen, die Behauptungen des Angeklagten. Ob dabei Tintenspritzer auf den kleinen Korb gekommen sein können, vermöge sie nicht zu sagen. Der Sachverständige Dr. Jeserich äußerte im Weiteren, er habe die Dielen der Liebetrutschen Wohnung aufreißen lassen und untersucht. Er habe hellblonde Haare gefunden. Er habe auch die Haare des ermordeten Kindes untersucht. Diese stimmten nicht mit denen auf den Dielen gefundenen überein. Dagegen mit künstlichen Haaren, die zur Zeit die Liebetrut getragen hatte. An dem Messer des Angeklagten befanden sich rote und blaue Wollfasern. Da das Messer aber in dem roten Unterrock eingewickelt war, so sei es auch möglich, dass die Fasern davon herrühren. Dr. Schulz gab alsdann eine längere Erläuterung über die im Korbe gefundenen Blutspuren. Der Sachverständige setzte in eingehender Weise auseinander, welche Untersuchungen er mit dem im Korbe gefundenen Blut vorgenommen habe. Säugetierblut sei nicht kernhaltig, Menschenblut habe eine gewisse Trübung. Der Sachverständige zeigte den Geschworenen in Mikroskopen Menschenblut, Blut von Säugetieren, Blut von Vögeln und kam zu dem Ergebnis, dass das im Korbe gefundene Blut Menschenblut sei. Verteidiger: Herr Sachverständiger, ist Ihnen bekannt, dass der Gerichtsarzt Dr. Georg Struwe sagt, eine Färbung des Blutes sei noch kein Beweis für Menschenblut? Dr. Schulz: Ich habe ja bereits gesagt, Wenn man feststellen will, ob man Menschenblut habe, dann darf der Zusatz von Serum nicht zu groß sein. Man bekommt sonst auch bei Tierblut eine gewisse Trübung. Auf die Frage, dass sich zwei Autoritäten in der medizinischen Wochenschrift gegen seine Schlussfolgerungen aussprechen, sagte der Sachverständige: Diese Aufsätze datieren aus dem Jahre 1901. Man sei inzwischen zu anderen Anschauungen gekommen. Der Sachverständige Dr. Engel suchte des Längeren auseinanderzusetzen, dass die von Dr. Schulz angewandte Untersuchungsmethode nicht zweckentsprechend sei, um feststellen zu können, dass das im Korb vorgefundene Blut Menschenblut sei. Professor Dr. Wassermann führte unter eingehender Begründung aus, die von Dr. Schulz angewandte Methode entspräche vollständig den neuesten Forschungen der Wissenschaft. Das Institut für Staatsarzneikunde sei durchaus befugt, Blutuntersuchungen vorzunehmen. Er halte es für zweifellos festgestellt, dass das im Korbe gefundene Blut Menschenblut sei. Dr. Schulz bemerkte noch auf Befragen, er halte es für ausgeschlossen, dass das im Korbe vorgefundene Blut Menstruationsblut sei. Professor Dr. Wassermann schloss sich dieser Anschauung an. Am letzten Verhandlungstage waren der Oberstaatsanwalt am Kammergericht Dr. Wachler und Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel vom Landgericht Berlin I im Sitzungssaale erschienen. Nach Formulierung der Schuldfragen, die auf Mord und Sittlichkeitsverbrechen lauteten, nahm das Wort Staatsanwalt Dr. Lindow. Meine Herren Geschworenen, selten hat wohl ein Verbrechen eine so furchtbare Erregung hervorgerufen wie das gegenwärtige, das sie volle 9 Tage beschäftigt hat. Am hellen Tage, als die Kinder im Hofe nach den Klängen eines Leierkastens tanzten, wurde ein kleines, 8-jähriges Mädchen missbraucht und ermordet. 2 Tage darauf wurden an verschiedenen Stellen der öffentlichen Gewässer die zerstückelten Leichenteile des verschwundenen Kindes gefunden. Es war dadurch zweifellos festgestellt, dass das Kind in scheußlichster Weise ermordet worden ist. Als ich nach dem Auffinden der Leichenteile nach dem Hause Ackerstraße 130 kam, da ging ein Schrei der Blutrache nach dem verruchten Mörder. Ja, die Hausbewohner verlangten geradezu den Kopf des angeklagten Berger. Es ging ein Schrei durch das gesamte Publikum, ein Schrei der Entrüstung, der besagt: Wer wird das nächste Opfer sein, das in solch furchtbarer Weise abgeschlachtet werden wird? Wer schützt unsere Kinder, wenn es möglich ist, dass so etwas am helllichten Tage in einer belebten Straße Berlins geschehen kann? Wenn es möglich ist, dass unsere Lieblinge in dieser Weise niederen Gelüsten zum Opfer fallen. Ihre Pflicht ist es, meine Herren Geschworenen, durch ihren Wahrspruch das Verbrechen zu sühnen. Ein Verbrechen, das laut und vernehmlich nach Rache schreit. Die Meinung des Publikums kann und darf sie selbstverständlich nicht beeinflussen. Sie haben aufgrund der Beweisaufnahme, die Ihnen hier in 9-tägiger Verhandlung vorgeführt worden ist, aus freier Überzeugung aufgrund ihrer Lebenserfahrungen ihren Wahrspruch abzugeben. Wenn sie aufgrund freier Beweiswürdigung zu der Überzeugung gelangt sind, der Angeklagte ist der Täter, dann ist es ihre Pflicht, dieser ihrer Überzeugung in ihrem Wahrspruch Ausdruck zu geben. Es haben sich allerdings in der Verhandlung große Schwierigkeiten ergeben. Es hatten sich, ganz besonders aus Anlass der ausgeschriebenen Belohnung, viele Zeugen gemeldet, die Gehörtes von eigenen Wahrnehmungen nicht auseinanderzuhalten vermochten. Es kommt hinzu, dass die Verhandlung sie in eine fremde Welt führte. Die Verhandlung hat ihnen ein grauenhaftes Bild von dem Leben und Treiben der Berliner Dirnen- und Zuhälterwelt vor Augen geführt. Es konnte ihnen auch nur ein Indizienbeweis geführt werden. Aber trotz alledem und trotz aller Schwierigkeiten hat die Verhandlung keinen Zweifel gelassen, wer das Verbrechen begangen hat. Ich habe die volle Überzeugung, kein anderer als Berger ist der Mörder. Ich habe das Vertrauen zu Ihnen, meine Herren Geschworenen. Sie werden den Angeklagten des Sittlichkeitsverbrechens und des Mordes schuldig sprechen. Der Staatsanwalt ging hierauf näher auf die einzelnen Vorgänge ein. Er schilderte das Verschwinden des Kindes am 9. Juni und die Auffindung der einzelnen Leichenteile. Die kleine Lucy Berlin, so etwa fuhr der Staatsanwalt vor, wurde sehr sorgfältig erzogen und behütet. Es wurde ihr von den Eltern und auch in der Schule eingeschärft, gegen jedermann zuvorkommend zu sein, aber gegen fremde Männer Misstrauen zu beobachten. »Mit fremden Männern gehe ich nicht mit«, sagte das Mädchen. »Diese schneiden mir Kopf, Arme und Beine ab und werfen mich ins Wasser.« Das Kind sagte das, weil ein solcher Mord gerade an den öffentlichen Anschlagsäulen angezeigt war, und kaum 8 Tage darauf las man an denselben Anschlagsäulen die Ermordung der kleinen Lucy in genau derselben Weise. Es entsteht nun für Sie die Frage, wer ist der Mörder? Sie haben außer Acht zu lassen, dass im Humboldthain ein Mann mit einem kleinen Mädchen in verdächtiger Weise gesehen worden ist. Ebenso, dass im Schulhof in der Ackerstraße ein junger Mann in verdächtiger Weise gesehen worden ist, wie auch, dass Lenz verdächtig war. Sie haben nur zu prüfen, ist der angeklagte Berger der Täter? Lenz war nur deshalb verdächtig, weil er Zuhälter war und im Hause Ackerstraße 130 wohnte. Er war auch seit Monaten verschwunden, so dass die Gefahr vorlag, die Verhandlung werde vertagt werden müssen. Allein, nachdem sich die Presse der Sache angenommen hatte, meldete sich Lenz sofort bei der Kriminalpolizei. Sie haben Lenz hier gesehen und gehört. Sie werden mit mir zweifellos die Überzeugung haben, es liegt gegen Lenz keinerlei Verdacht vor. Auch die Beobachtungen im Humboldthain und im Schulhof haben mit der Sache nicht das Mindeste zu tun. Lediglich der angeklagte Berg kann in Betracht kommen. Die Tat kann nur ein vollkommen sittlich verkommener Mensch begangen haben. Ein solcher Mensch ist Berger. Er ist 18 Jahre Zuhälter. Er hat seit 18 Jahren nicht ehrlich gearbeitet. Er hatte die Frechheit, dem Vater der Liebetrut zu sagen, »Sie denken wohl, ich werde arbeiten. Ihre Tochter ist ja ein hübscher Backfisch. Von diesem lasse ich mich ernähren.« Berger ist ein wegen Gewalttätigkeiten wiederholt bestrafter Mensch. Seine Freunde haben uns gesagt, wenn Berger betrunken ist, dann ist er wie ein wild gewordener Stier. Er ist am 9. Juni von der alten Frau Müller mittags 1 Uhr mit der kleinen Lucy auf dem Flur, auf dem die Liebetrutsche Wohnung liegt, gesehen worden. Nach dieser Zeit ist die kleine Lucy nicht mehr lebend gesehen worden. Nachdem die Liebetrut aus dem Gefängnis zurückgekommen war und wegen des Fehlens des Korbes Skandal machte, da versprach Berger, sofort mit ihr aufs Standesamt zu gehen und das Aufgebot zu bestellen. Die Liebetrut wollte längst, schon seit Jahren, geheiratet sein. Berger sträubte sich aber hartnäckig. Noch wenige Tage vorher sagte die Liebetrut zu einer anderen Dirne, »Meiner geht lieber ein paar Jahre ins Zuchthaus, ehe er mich heiratet.« Berger wusste, dass, wenn er die Liebetrut heiratet, dies nur eine leere Form ist. Sie wird nach wie vor ihrem schmutzigen Gewerbe nachgehen und wenn er dann wegen Kuppelei bestraft wird, er, da er Ehemann ist, ins Zuchthaus wandern. Jetzt musste aber dem Angeklagten daran liegen, die Liebetrut zu heiraten. Einmal sollte sie wegen des Korbes schweigen und andererseits hatte sie, wenn sie eine Frau Berger, geborene Liebetrut ist, das Recht der Zeugnisverweigerung. Wäre die Heirat zustande gekommen, dann hätte die Liebetrut zweifellos ihre Aussage verweigert. Der Angeklagte, der sich 18 Jahre von der Liebetrut, von deren Sündengeld hat ernähren lassen, hat mit ihr Kunsttouren durch alle Großstädte Deutschlands unternommen und ist dann mehrfach unter falschem Namen aufgetreten. In Altona ist er unter falschem Namen bestraft worden. Der Staatsanwalt ging darauf näher auf die belastenden Umstände ein. Das Hauptbelastungsmoment ist der Korb. Der Angeklagte sagt, er habe den Korb einem Mädchen geschenkt. Es sind öffentliche Aufrufe erlassen worden, das Mädchen solle sich melden. Es hat sich aber bis heute noch niemand gemeldet. Das Fehlen des Korbes fürchtete der Angeklagte sofort. War der Korb auch zunächst nicht vorhanden, so lag doch die große Gefahr vor, der Korb könnte aufgefunden werden. Und nach einigen Tagen wurde der Korb gefunden, und zwar in der Nähe der Stelle, wo die Leichenteile gefunden wurden. In dem Korb sind nicht nur Blutspuren, es ist von dem Gerichtschemiker Herrn Dr. Jeserich außerdem festgestellt worden, dass in dem Korbe sich Wollfasern gefunden haben, die mit denen des rotwollenen Unterrocks übereinstimmen, und auch ein Farbstoff ist im Korbe gefunden worden, der mit dem der Tragbänder des Unterrocks übereinstimmt. Herr Dr. Jeserich hat aber außerdem festgestellt, dass der Bindfaden, mit dem die Leichenteile verschnürt waren, genau mit dem Bindfaden übereinstimmt, der in der Liebrutschen Wohnung gefunden wurde. Ich muss allerdings hervorheben, dass Blutspuren in der Wohnung nicht gefunden wurden. Der Staatsanwalt ging alsdann näher auf die Einzelheiten der Beweisaufnahme ein und kam zu dem Schluss: Ich habe die Überzeugung, meine Herren Geschworenen, Sie werden keinen Zweifel mehr haben. Kein anderer als Berger ist der Mörder. Der Angeklagte kam am 9. Juni vormittags gegen 11 Uhr in etwas angetrunkenem Zustande nach Hause. Er sah die kleine Lucy auf dem Hofe mit seinem Hund spielen. Da erwachte in ihm das Gelüste, sich an dem Kinde zu vergehen. Er hatte die beste Gelegenheit hierzu, die liebe Drutsche Wohnung stand ihm ungestört zur Verfügung. Und als das Kind vom Klosett kam, da lockte er es in die Wohnung, um es zu missbrauchen. Das Kind hat sich aber zweifellos gesträubt. Es schrie. Es entstand für Berger die Frage, was wird jetzt geschehen? Wird das Kind schweigen? Dies konnte er nicht annehmen. Er musste deshalb, um nicht entdeckt zu werden, sein Opfer beseitigen. Er brauchte nicht lange zu überlegen, wie er das Kind beseitigen solle. Ein Händedruck genügte, um das Kind zu erwürgen. Er ging alsdann an die Zerstückelung der Leiche, um sie unbeobachtet fortschaffen zu können. Es standen ihm alle möglichen Hilfsmittel, wie Decken und so weiter, zu Gebote, so dass er sich nicht mit Blut besudeln brauchte. Dass ein Mensch wie der Angeklagte mit Überlegung gehandelt hat, werden Sie nicht bezweifeln. Ich habe die Überzeugung, Sie werden die schreckliche Tat mit Ihrem Wahrspruch sühnen, indem Sie den Angeklagten des Sittlichkeitsverbrechens und des Mordes schuldig sprechen. Verteidigende Rechtsanwalt Walter Bahn. Meine Herren Geschworenen, ich stimme dem Herrn Staatsanwalt bei. Es ist eine grausige Tat, die uns hier 9 volle Tage beschäftigt hat. Eine Tat, die die große Öffentlichkeit ungemein erregt hat. Allein der Richter darf sich von der öffentlichen Meinung nicht im geringsten beeinflussen lassen. Gewiss, das Publikum schreit nach Rache. Der Herr Staatsanwalt sagte, die Bewohner des Hauses Ackerstraße 130 verlangten geradezu den Kopf des Angeklagten Berger. Der Richter hat aber nichts darauf zu achten, was das Publikum in der Ackerstraße fordert. Er hat überhaupt nicht zu fragen, was das Publikum für eine Ansicht hat. Das Publikum hat schon vielfach den Kopf eines Menschen gefordert und nachher hat sich seine Unschuld ergeben. Ihre Pflicht ist es, meine Herren Geschworenen, sich weder durch derartige Gefühle noch durch die öffentliche Meinung irgendwie beeinflussen zu lassen, sondern lediglich zu prüfen. Reichen die hier vorgeführten Beweise aus, um den Angeklagten zu verurteilen? Bei einem bloßen Indizienbeweis, noch dazu, wo es sich um den Kopf eines Menschen handelt, ist es doppelte Pflicht der Geschworenen, recht sorgfältig zu erwägen, ist der Angeklagte schuldig. So sehr erwünscht es ist, dass das Verbrechen eine Sühne findet, so ist es doch ebenso notwendig, darauf zu achten, dass der richtige Täter bestraft wird. Der Herr Staatsanwalt sagte, die Tat kann nur ein sittlich verkommener Mensch begangen haben. Der Angeklagte ist seit 18 Jahren Zuhälter. Nur einem solchen Zuhälter ist die Tat zuzutrauen. Ich kann dem Herrn Staatsanwalt keineswegs beistimmen. Sittlichkeitsverbrechen werden keineswegs vorwiegend von Zuhältern begangen. Im Gegenteil, die Erfahrung lehrt, dass Sittlichkeitsverbrechen weniger von der Hefe des Volkes, sondern zumeist von den besitzenden und gebildeten Klassen begangen werden. Ich erinnere an den in diesem Saale geführten Prozess Sternberg. Herr Sternberg gehörte zu der Elite der Gesellschaft. Er war ein vielfacher Millionär, ein gebildeter Mann. Er hat aber trotzdem zahlreiche Sittlichkeitsverbrechen gegen kleine Mädchen begangen. Der Umstand, dass der Angeklagte ein alter Zuhälter ist, kann ihn noch nicht verdächtigen. In diesem Hause finden täglich Prozesse wegen Sittlichkeitsverbrechen gegen Angehörige aller Gesellschaftsstände statt. Sie wissen, dass anfänglich sich der Verdacht mit voller Bestimmtheit auf Lenz gelenkt hatte. Der aufgefundene Korb ist nicht ein solches Indizium, um den Angeklagten zu verurteilen. Der Angeklagte hätte wirklich nicht nötig gehabt, von einem Mädchen zu erzählen. Er konnte ja sagen, das Mädchen, das mit dem Mulatten Albert in der Liebetrutschen Wohnung war, hat mir den Korb gestohlen. Diese Artistin ist bis heute noch nicht gefunden worden. Ist es nicht möglich, dass das Mädchen, dem der Angeklagte den Korb geschenkt, einen Freier gefunden hat, der mit dem Mädchen in eine Weinstube gegangen ist und es aufgefordert hat, den Korb ins Wasser zu werfen? Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass solche Körbe allein bei Wertheim in der Rosenthaler Straße jährlich gegen 4.000 verkauft werden. Der Obermeister der Berliner Korbmacherinnung sagte, es kommen gerade bei Körben vielfach Verwechslungen vor. Eine Dame, die einen Korb zur Reparatur übergeben hat, bezeichnet bei der Abholung oftmals einen anderen Korb als den ihrigen. Der Verteidiger ging darauf des Näheren auf die einzelnen Zeugenaussagen ein und fuhr alsdann fort, »Ein so mangelhaftes, schlechtes Zeugenmaterial ist mir in meiner langjährigen Verteidigertätigkeit noch nicht vorgekommen. Ich erinnere mich nur an die widersprechenden Angaben des Fräulein Römer, an den Droschkenkutscher Krüger und an die Aussagen der Kinder. Die Liebetrut sagte, ich war von der Unschuld Bergers überzeugt. Als ich aber den Artikel in den Zeitungen las, da wurde ich stutzig. Die Presse hat ja bisweilen sehr heilsam gewirkt, sie hat aber auch schon bisweilen zu Verwirrung beigetragen. Es ist doch klar, wenn die Liebetrut geschrien hätte, der Korb ist verschwunden, du hast einen ähnlichen Mord begangen wie der von Radatus, dann wäre Berger sofort verhaftet worden. Das wollte Berger vermeiden, deshalb tat er alles, um die Liebetrut zum Schweigen zu bringen. Die Heiratsgeschichte war im Übrigen nicht neu. Über die sittliche Qualität des Angeklagten will ich nicht sprechen. Der Angeklagte ist sicherlich kein Mensch, der verdiente, in den Adelsstand erhoben zu werden. Heiterkeit im Zuhörerraum. Aber das muss ich sagen, nachdem die Liebetrut 17 volle Jahre lang, also von Kindesbeinen an, mit dem Angeklagten Leid und Freude geteilt hat, da hätte man erwarten sollen, dass sie weniger gehässig gegen ihn aufgetreten wäre und dass sie nicht täglich mit ihrem jetzigen Zuhälter an Gerichtsstelle erschienen wäre, der sie und andere gegen den Angeklagten aufhetzte. Ich will davon absehen, dass die Liebetrut eine Prostituierte ist. Aber wenn ich die Liebetrut als bloße Zeugin betrachte, dann kann ich sie für glaubwürdig in keiner Weise halten, denn ein Zeuge ist nur dann glaubwürdig, wenn er Charakter hat. Ich will den hier vernommenen Polizeibeamten nicht zu nahe treten, aber ihrem gerichtlichen Zeugnis darf man nicht allzu großes Gewicht beilegen. Die Strafprozessordnung verbietet, polizeiliche Protokolle zu verlesen. Die Polizeibeamten werden daher als Zeugen vernommen. Wenn man aber erwägt, dass die Polizeibeamten Gehilfen der Staatsanwaltschaft sind, so liegt es doch nahe, dass ihr Zeugnis getrübt ist. Der Verteidiger bemängelte ferner die Sachverständigengutachten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass nach 5 bis 6 Jahren die Ullenhut-Wassermannsche Methode, die jetzt so viel Aufsehen errege, sich als falsch erweisen werde. Es sei auch vom Staatsanwalt außer Acht gelassen worden, dass der Angeklagte keinerlei Neigung zu kleinen Kindern gehabt habe. Endlich sei doch aber zu berücksichtigen, dass, obwohl der Angeklagte den Leichnam zerstückelt haben soll, keinerlei Blutspuren weder an seinen Kleidern noch in der Wohnung gefunden wurden. Auch sei kein Messer gefunden worden, das Blutspuren aufgewiesen habe. Der Verteidiger schloss, »Ich warne Sie, meine Herren Geschworenen, den Angeklagten deshalb zu verurteilen, weil der Schein gegen ihn spricht, weil er angeblich ein Mann ist, dem man die Tat zutrauen kann. Ihre Aufgabe ist es lediglich zu prüfen. Ist die Tat dem Angeklagten nachgewiesen worden? Das können Sie aber nicht annehmen. Ich erinnere Sie daran, dass es sich um Tod und Leben handelt. Wenn ein Mensch hingerichtet ist, dann gibt es keine Remedur mehr. Vor Justizmorden muss man sich aber umso mehr hüten, da diese das Vertrauen in unsere Rechtsprechung erschüttern. Ich erinnere nur an den Fall Zieten. Jedenfalls ersuche ich, den alten juristischen Grundsatz zu beherzigen, der an der Wand jedes Gerichtssaales stehen sollte. In dubio pro reo. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie den Angeklagten freisprechen werden. Nach noch sehr langer Rede und Gegenrede zwischen Staatsanwalt und Verteidiger sagte der Angeklagte, der den Plädoyers mit größter Ruhe und Aufmerksamkeit gefolgt war, auf Befragen des Vorsitzenden, ob er noch etwas anzuführen habe, »meine Herren Geschworenen, ich bin es nicht gewesen. Ich bin vollständig unschuldig. Ich bin ebenso unschuldig wie Christus, als er vor den Pharisäern stand und Pilatus sagte, an diesem Manne ist keine Schuld. Gott ist mein Zeuge, dass ich unschuldig bin.« Nach mehrstündiger Beratung sprachen die Geschworenen den Angeklagten schuldig des Totschlags und des Sittlichkeitsverbrechens und der Versagung mildernder Umstände. Darauf verurteilte der Gerichtshof den Angeklagten zu 15 Jahren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. Ende von Abschnitt 18. Aufgenommen von Julia Niedermeier.